Gesamttest, Einheit 1 bis 4. Hören, Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. Was möchten Sie trinken? Ja, vielleicht einen Cappuccino. Sehr gern. Moment, ich hatte heute schon 3 Kaffee. Ich nehme doch lieber einen Orangensaft. Also einen Orangensaft. Gut, ich bringe ihn sofort. Vielen Dank. Was möchten Sie trinken? Ja, vielleicht einen Cappuccino. Sehr gern. Moment, ich hatte heute schon 3 Kaffee. Ich nehme doch lieber einen Orangensaft. Also einen Orangensaft. Gut, ich bringe ihn sofort. Vielen Dank.